Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Merhaba, willkommen im Sommer und beim libertären Juni-Rückblick. Was habt ihr denn alle so erlebt im Juni? Vielleicht euch bei Critical Whiteness-Debatten das eh schon dehydrierte Gehirn heiß geredet? Oder darüber gegrübelt, ob emanzipierte Anarchist nun Sommersonnenwende feiern darf, soll, will? Oder habt ihr mal wieder viel zu viel geackert, nur für Brot, Bier und die Handyrechnung? Also wenn da ähnlich Weltbewegendes dabei war, schreibt uns das doch einfach mal, denn auch unser mit zahlreichen Expertinnen, rasenden Reportern und Fernkorrespondentinnen ausgestattetes Radioprojekt bekommt ja nicht alles mit. So ist uns letzten Monat nur Gruseliges begegnet. Nämlich ähnliche Repressions- und Abschreckungsmethoden wie gegen die Warschauer Mietkämpfe nun auch im Gezi-Park, apokalyptische Zustände an der Elbe, Geflüchtete kämpfen unter anderem gegen die unsichtbare Mauer. Die Bertelsmann-Stiftung hat es gemerkt. Permanente Gleichgültigkeit und Müdigkeit hat die Deutschen erfasst. Was geht da vor sich? Prismatische Kryptanalyse macht Facebook überflüssig. Ihr erfahrt, wo der Dämon der Anarchie über den Dämon der Herrschaft herrschte. Und wir haben für euch bislang fast geheime Insider-Videos entdeckt. Wer in Berlin wohnt und sich letzten Monat mit Live-Bildern aus dem Ländle hat berieseln lassen, konnte ja schon fast in Urlaubsstimmung geraten. Rundherum nur Wasser. Wir sitzen bei 30 Grad auf unserer schönen Insel fest. Das hat doch was. Aber natürlich soll es nun um diejenigen gehen, die sich zum Teil unterhalb der Wasseroberfläche befanden, dabei sicherlich überhaupt keinen Spaß hatten und von allerlei Plagen heimgesucht wurden. Der folgende Beitrag basiert auf einem Interview, das ihr in voller Länge ebenfalls auf unserem Blog anhören oder downloaden könnt. Ja, wir sind hier mit einem Aktivisten der offenen Werkstatt in Dresden und erzähl uns noch ein bisschen was über euer Projekt. Wir sind die Werkstattpiraten, wir betreiben eine offene Werkstatt in Dresden, inzwischen am zweiten Standort, werden wohl bald wieder umziehen müssen. Wir haben ja ein ansehnliches Arsenal an Werkzeugen zusammengebracht und auch an Know-how inzwischen und an Leuten und an Kontakten im Bereich des Holzbaus, in der Metallverarbeitung oder auch ja, bei elektronischen Schaltungen. Ja, da gibt es eine Vielzahl von Nutzerinnen und Nutzern, die da ihre Projekte verwirklichen in diesen einzelnen Bereichen. Interessant ist sicherlich, also zum einen ist es einzigartig in Dresden, so ein Projekt. Insgesamt im deutschsprachigen Raum gibt es häufiger solche Werkstattprojekte und auch eine Vernetzung derselben im Verbund offener Werkstätten, in dem wir auch aktiv sind. Ja, also die berüchtigte Flut, die jetzt war, hat euch ja auch ziemlich getroffen. Wie war das? Was ist da abgelaufen? Genau, es hat ja jetzt innerhalb von 11 Jahren die zweite Jahrtausendflut gegeben. Wie gesagt, sind wir sehr nah am Wasser gebaut und im Endeffekt ist das Wasser brusthoch in unsere Werkstatträume gestiegen. Das hätte das Ende unseres Projektes sein können. So bedeutet es nur sehr viel Arbeit. Und es liegt vor allem daran, dass unserem Aufruf, und es kam ja sehr plötzlich, diese Warnung, dass der Pegel wirklich so weit steigen wird, unserem Aufruf mehrere Dutzend Leute eigentlich sofort gefolgt sind und geholfen haben, innerhalb eines Tages sämtliches Werkstattinventar eigentlich zu sichern und in neue Lagerräume zu bringen und so weiter. Und es ist immer noch ein Wunder, dass es geklappt hat. Bis jetzt dauern die Aufräumarbeiten an und ja, es gibt jetzt auch Verhandlungen bezüglich Fluthilfen für Vereine, aber da zeichnet sich jetzt noch nichts konkret ab. Ja, wir nennen das jetzt schon die verschiedenen Plagen, die über uns gekommen sind. Das Wasser, dann die Hitze und im Anschluss die Immobilienspekulanten. Das Letztere ist nicht überstanden, die Flut ist schon überstanden. Ja, und wir werden jetzt erstmal mit einem reduzierten Betrieb fortfahren. Du warst ja schon beim Thema der Plagen, die über euch hereingebrochen sind. Wir hatten den Eindruck, dass auch diese Flutplage eigentlich noch andere Plagen mit sich gebracht hat. Kannst du was dazu sagen? Ja, die Flut ist ein etwas strittiges Thema. Ich habe schon beschrieben, wie gut eigentlich so eine selbstorganisierte Hilfe auf unserer Seite funktioniert hat irgendwie. Ich glaube, keine offiziellen Stellen sind zur Hilfe gekommen für diesen Platz. Und es hat trotzdem funktioniert über Mailinglisten, über Facebook und so weiter. Eben auch aus dem Stadtteil ganz viele Leute zur Hilfe zu holen. Und weite Teile der gesamten Fluthilfe haben sich auch so organisiert, eben zivilgesellschaftlich. Also es kam wirklich erst sehr, sehr spät, zumindest meinem Empfinden nach, dass die staatlichen Stellen, also Feuerwehr, THW und so weiter, das Ruder mehr in die Hand genommen haben. Das Ganze hat auch Schattenseiten auf jeden Fall, weil so eine Flut und so ein Ereignis, also ich nenne es eher Naturkatastrophchen,

Ich rede über die Residenzpflicht in den Lagern, aber es ist nicht nur die Situation in den Lagern. Die Situation betrifft alle Flüchtlinge in Deutschland. Die Residenzpflicht hat negative Auswirkungen auf Flüchtlinge, da die Residenzpflicht, welche ein sehr altes Gesetz ist, das Reisen für Flüchtlinge stark einschränkt. Ein Flüchtling in Sachsen kann nicht nach Sachsen-Anhalt gehen. Das bedeutet, dass es dir nicht einmal erlaubt ist, die Grenze zwischen zwei Nachbarländern zu überqueren. Zu hören, dass die Mauer verschwunden ist, ist für uns als Flüchtlinge schwierig, denn diese unsichtbare Mauer existiert unglücklicherweise immer noch in Deutschland. Flüchtlinge in Deutschland sind Opfer dieser unsichtbaren Mauer, denn dieses Gesetz beschränkt unsere Bewegungsfreiheit. Wir als Flüchtlinge sind Menschen, genauso wie alle anderen Menschen auf der Welt. Die Bewegungsfreiheit ist ein Recht, das jeder besitzen sollte. Das Vor- und Zurück ohne Beschränkung ist ein unveräußerliches Recht für jeden. Und ich denke, dass es eine internationale Konvention gibt, die Deutschland ratifiziert hat. Wir sind keine Kriminellen. Wir sind menschliche Wesen. Wir sind Geflüchtete. Und dass wir hier in Deutschland sind, darf nicht bedeuten, dass wir uns nur eingeschränkt innerhalb Deutschlands bewegen dürfen. Die Situation in den Lagern ist katastrophal, für Frauen ebenso wie für Männer, weil die Residenzpflicht negative Auswirkungen auf Frauen hat und sie schlimmstenfalls dazu bringt, sich zu prostituieren. Hier in Deutschland beobachten wir in den Lagern, dass, wenn Frauen ihre Bundesländer verlassen, sie von der Polizei verhaftet werden, direkt vor ein Gericht kommen und Strafen zwischen 300 und 500 Euro bezahlen müssen. Nicht, weil sie Deutschland verlassen haben, sondern nur innerhalb Deutschlands gereist sind. Diese Frauen haben am Ende keine andere Möglichkeit, als sich zu prostituieren. Denn das Geld, das sie bekommen, reicht schon nicht zum Leben und erst recht nicht, um solche Strafen zu bezahlen. So, Frauen, die sich prostituieren, was bedeutet das? Der deutsche Staat zwingt die Frauen zur Prostitution und wird somit zu ihrem Zuhälter. Wenn du jemanden zwingst, sich zu prostituieren und danach das Geld kassierst, bist du ein Zuhälter. Der deutsche Staat ist in der Realität ein Zuhälter. Wir als Geflüchtete fordern die Abschaffung des Residenzpflichtsystems, das schlimme Folgen für geflüchtete Frauen hat, aber auch für Männer, denn manche von ihnen tun genau dasselbe. Die Lebenssituation für Geflüchtete in Deutschland ist wirklich übel. Deutschland ist die größte Demokratie in Europa. Wir sehen das und wundern uns, wieso Deutschland die Bewegungsfreiheit von Geflüchteten so einschränkt. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Ist ja auch egal, geht ja auch ohne mich hier, macht mal einfach. Hey, hast du Bock auf ein Spiel? Was schwebt dir vor? Das alte Assoziationsspiel. Ich sage ein Wort und du sagst, was dir spontan dazu einfällt. Gut, schieß los. Hund. Katze. Haus. Besetzung. Wählen. Kein Bock. Demokratie. Echt super. Wie meinst du? Naja, ich habe letztens einen Artikel gelesen mit dem Titel Deutsche mögen Demokratie, aber Wahlen sind ihnen egal. Das klingt zumindest widersprüchlich, oder? Der Artikel basiert auf einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Okay, was ist deren Erklärung? Grund für die wachsende Wahlmüdigkeit sei keinesfalls eine Unzufriedenheit mit dem System, etwa Frust oder Protest. Was dann? Na, Gleichgültigkeit. Ach so, dann ist ja alles in Butter. Auf die Gründe für die Gleichgültigkeit wird zumindest in den Artikeln nicht weiter eingegangen. Aber man kann ja durchaus die Frage stellen, was denn bitteschön der Unterschied zwischen Frust und Gleichgültigkeit ist. Was meinst du? Wenn ich an Gleichgültigkeit denke, assoziiere ich das spontan entweder mit Gelassenheit oder mit Apathie. Gelassenheit oder Apathie. Also entweder sind die Leute total cool damit, dass andere über sie bestimmen. Oder sie haben längst die Lust verloren, am Spielchen teilzunehmen. Naja, aber zumindest letztere sind aber doch frustriert. Nee, du, frustriert nicht. Höchstens postfrustriert. Und damit fallen sie ganz klar aus der Menge der Unzufriedenen raus und werden zu... gleichmütigen Menschen, die ganz gelassen und vertrauensvoll dem Treiben zuschauen, ohne einzugreifen. Ach, eine wahrlich wunderbare Entwicklung. Ja, eine ganz wunderbare Entwicklung. Dann machen wir doch am besten weiter mit einer kleinen Werbeunterbrechung, bevor ihr wie gewohnt erfahrt, wo letzten Monat die Anarchie herrschte. Du bist in meinem Social Network, du benutzt E-Mail und Internet Relay Chat. Du kommunizierst via E-Mail und Voice-over-IP. PGP, Fingerprints, OTR und Kryptographie sind Fremdwörter für dich. Dann ist jetzt deine Chance. Entscheide dich. Veröffentlich all deine Kommunikation via Social Networks oder Blogs. Nur noch diesen Monat, denn danach wirst du offiziell überwacht. Seit 2007 gibt es Prism. Es überwacht digitale Kommunikation weltweit. Doch erst seit Juni ist es offiziell. Das geniale Überwachungsprogramm der US-Regierung hilft dir dabei, all deine digitalen Geheimnisse endlich zu offenbaren. Und der Regierung anzuvertrauen, natürlich um dich zu schützen. Es bietet dir Sicherheit vor Terroranschlägen, Amokläufen, Staatsintrigen und vielem mehr. Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, meint zu dem Gebrauch des Überwachungsprogramms durch die USA: Präsident Barack Obama argumentiert mutig, entschlossen, hat fachlich hundertprozentig recht. Diese Politik wünsche ich mir auch in Deutschland und Europa. Außerdem bietet Prism ganz neue Möglichkeiten in Sachen Marketing. So stieg der altbekannte Roman 1984 von George Orwell in England in einen Buchranglistenplatz von Platz 66 auf Platz 44 auf. Auch der Grundrechtsreport oder der Verfassungsschutzbericht könnten nun ein neues Hoch in ihrer Auflagenzahl erreichen. Und wer weiß, vielleicht werden diese ja dann auch unter Public Domain gestellt und stehen wie der Roman 1984 der Gesellschaft gemeinfrei zur Verfügung. Mit Prism Copyright abschaffen und Sicherheit schaffen. Ab jetzt ist es möglich. Mehr Informationen zu Prism bekommt ihr direkt bei der NSA unter der Nummer 001 für die USA 301-688-6672 oder per E-Mail an zentrale@bundesnachrichtendienst.de. Nutze deine Chance, mach dich transparent, bevor du überwacht wirst. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Los geht's mit dem Spielebetreiber Reloaded Games. Der Webseite browsergames.de zufolge sind im Spiel APB Reloaded anarchische Zustände zu finden. Dort heißt es: Bald herrscht wirklich Anarchie in San Paro. Von heute an bis zum 6. Juni 2013 dürft ihr im Chaos-Modus in APB Reloaded mal so richtig die Sau rauslassen. Allerdings handelt es sich dabei um eine sehr frühe Version des Spieltyps. Viele der aus dem restlichen Spiel bekannten Features, wie etwa soziale Interaktionen, sind nur sehr eingeschränkt oder gar nicht vorhanden. Wie jetzt? Keine soziale Interaktion? Das wäre dann wohl Anarcho-Individualismus, oder wie? In überaus seltsamen Ergüssen übt sich derweil der Freitag. In einem recht langen Artikel heißt es: Im allgemeinen Überdruss scheint doch oft die Idee der Herrschaft erst wieder neu geboren zu werden. Die Dämonologie der Anarchie scheint demnach nur Antwort zu sein auf diese Neugeburt der Herrschaft, auf die Dämonologie vom Herrschen, wäre nicht wirklich natürlich verankert. Das sah vielleicht die plakative Politik in den früheren Tagen Deutschlands am deutlichsten. Zitat: Die Anarchie ist Helfer der Reaktion. Zitat Ende. Und wem helfen die Dämonen? Ich würde dies nicht vorschnell beantworten wollen. Selbst uns fällt es schwer, das Thema noch präziser zu umreißen. Auf altbekannten Pfaden wandelt hingegen ingame.de. Die Spieleseite beschreibt den neuen Shooter The Last of Us, in dem eine Pilzinfektion Millionen von Menschen infiziert hat und sie nach und nach zu fleischfressenden Zombies mutieren lässt. Weiter beschreibt sie das Spiel so: Trotzdem läuft auch The Last of Us nicht völlig abseits bekannter Konventionen. Außerhalb der militärischen Sperrzonen herrscht Anarchie, was neben Infizierten auch Wegelagerer und Diebe auf den Plan ruft. Tja, offensichtlich schafft es ingame.de leider nicht, ihre Spiele außerhalb bekannter Konventionen zu beschreiben. Gänzlich ungewohnt sind hingegen die Töne bei der Taz. Dort heißt es in einem völlig chaotisch mit Binnen-I gegenderten Text zu den Protesten in der Türkei: Seit Regierungschef Tayyip Erdogan sich zu einem viertägigen Staatsbesuch nach Nordafrika verabschiedet hat, wagt es auch niemand mehr, in der Öffentlichkeit die BesetzerInnen als Chaoten oder gar als Marodeure zu verunglimpfen, wie Erdogan es getan hat. Im Gegenteil, die ProtestlerInnen aus dem Gezi-Park können sich vor Unterstützern kaum retten. Am Dienstag bekannte der Vorstandschef einer der größten türkischen Banken, Ergun Özen, CEO der Garantiebank: Ich bin auch ein Marodeur. Ich war auch am Taksim-Platz. Der kurze Sommer der Anarchie bringt die besten Seiten der Leute zum Vorschein. Das wollen wir ausnahmsweise mal unkommentiert stehen lassen. Der Weser-Kurier beschreibt die Tierquälerei auf Masthöfen in Deutschland. Übermästete Puten, deren Beine das eigene Gewicht nicht mehr tragen können, haben nichts, aber auch gar nichts mit artgerechter Haltung zu tun. Das ist pure Tierquälerei. In einer fast machiavellischen Verdrehung der Tatsachen fährt die Zeitung dann aber fort: Für dieses Geflügel gibt es so gut wie keine eigenen Vorschriften. In den Mastställen herrscht scheinbar Anarchie. Merkwürdig. Dabei hatten wir doch den Eindruck, in diesen Mastbetrieben würde der totale Kapitalismus herrschen. Mit einer schönen Geschichte aus der Schweiz möchten wir die Rubrik aber nun beenden. Das St. Galler Tagblatt schreibt in seinem Artikel Anarchie am letzten Schultag über den Brauch des sogenannten Löli-Tages. Auch die Kanti-Burggraben in St. Gallen bleibt am letzten Schultag der Maturanden nicht verschont vor deren Kreativität. Am sogenannten Matura-Morgen steht die Schule Kopf und es herrschen anarchistische Zustände. Doch welche Rolle spielt die Schule da? Das Tagblatt schreibt: Mit einer reinen Verbotskultur kommt man nicht weit an einer solchen Schule. Man setze an der Kanti-Burggraben auf eine gute Diskussionskultur, Vernunft und Verständnis. Na, das freut uns natürlich. So verstehen wir die Anarchie auch. Jawohl, aber auch die aufständische Kultur ist von Fall zu Fall gefragt. Mehr dazu in unserem Linktipp. Dieses Mal werden sich alle über den Linktipp freuen, die auf Wired-Videopornos stehen. Ein französischer Anthropologe begann 2006, als sein Sohn während der Aufstände in Frankreich festgenommen wurde, das Phänomen von Aufständen zu untersuchen und erstellte in diesem Zusammenhang eine Webseite und eine interaktive Karte, welche es ermöglicht, nach Ländern geordnete Wired-Videos aus der ganzen Welt zu sehen und kleine Beschreibungen zu erhalten. Von Australien bis Simbabwe gibt es in den jeweiligen Sprachen, aber auch viel in Englisch und natürlich Französisch, Berichte zu den Aufständen. Aufgeteilt in mehrere Sparten findet ihr hier unterschiedliche theoretische Abhandlungen über das anthropologische Phänomen von Aufständen. Die Seite hat viele Links zu anderen Webseiten, welche sich mit sozialen Aufständen beschäftigen und bringt diese in einer guten Übersicht zusammen. Die Seite ist auch immer gut geeignet, um aktuellen Ereignissen in der Welt zu folgen. So gab es gerade zu den Aufständen in Brasilien und in der Türkei eine gute Übersicht an Videos und weiteren Links zu dem Thema, um sie jeweils zu vertiefen. Also wer mal wieder auf der Suche nach Bildern ist, die gerade in Deutschland etwas Mangelware sind, unter bertolian.com findet sich eine riesige Sammlung an allen möglichen Aufständen, welche aber auch Konflikte in der Bevölkerung mit einschließen, also Bürgerkriege. Hier nochmal die Seite bertolian.com. Ich buchstabiere mal bertholain.com. Viel Spaß dabei und ja, viel Spaß beim Wired-Video gucken. Ja, krass. Dann verabschiede ich mich mit Gezi Park Background und wünsche euch einen ereignisreichen Monat oder endlich mal nichts Aufregendes, falls ihr euch danach eher sehnt. Bis zum nächsten Mal auf aradio.blogsport.de oder in diversen freien Radios.